Jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an. Folge, was war das, 67, die zweite. Ja, quasi die zweite. Weil wir hatten eigentlich eine super geile, super Folge aufgenommen, aber dann haben wir festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Genau, und wir das nicht mit dem richtigen Gerät aufgezeichnet haben und die Tonqualität unzumutbar war. Absolut unzumutbar. Es klang ein wenig, als hätte man uns im Hintergrund belauscht. Ja, vielleicht machen das ja Leute. Die stellen es extra so ein. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir uns heute gedacht, mal irgendwie was völlig Neues. Und zwar gibt's heute kein Whisky bei 30 Grad, sondern Bier. Genau. Und zwar Craft Beer. Craft Beer. Das soll ja trotzdem noch einen geschmacklichen Anspruch haben hier. Die ganze Veranstaltung. Nicht Beck's Gold. 3 Stück für jeden. Ein Six, sagen wir mal Six Blade. Six Packs weg. Ja, und zwar... Also, dass ein Sixpack im Norden Deutschlands ein Träger ist. Ein Träger, ja. Ja, weil kann man ja auch gut tragen. Ja, ist tatsächlich ein Träger. Ist, wusste ich nicht früher. So. Hast du ein Bieröffnungsgerät? Ja, das nennt sich Unterteil von einem Edding. Ja, und zwar... ist kann mal aufmachen? Mach mal auf, dann können wir gleich ein bisschen was dazu erzählen. Boah, gekonnt. Ja, vom Dorf auf. Ja. Also, man wollte ja nicht im sozialen Abseits landen. Ja. Ja, ist Biwok, haben wir uns überlegt, habe ich mal so 3 mitgebracht. Ist aus Österreich. Und zwar aus Bad Radkersburg. Ja. Das weltbekannte. Das weltbekannte Bad Radkersburg. Gieß mal ein. Ja, hat mich irgendwie, muss ich sagen, sehr wegen den Etiketten angesprochen, weil da sind irgendwie so voll crazy drauf gezeichnete Gnome, Golem, Gremlins, Monster, Zeug drauf, ja, passt. Ungefähr halb. Ja, und dann habe ich das mal probiert und das hat auch lecker geschmeckt und das war dann eigentlich so der Gewinn. Ja. Und als erstes haben wir hier das Tuck jetzt mal im Glas. Genau. Es ist übrigens auch ein sehr gutes Album von Sigur Rós, Tuck. Heißt übrigens Danke auf Schwedisch. Isländisch. Auf Schwedisch auch. Auf Schwedisch auch? Ja. Ja gut, ist ja eher sehr verwandt so. Aber hier ist Tuck und ist auch nur mit einem K geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich glaube, im Schwedischen ist mit einem auch nur. Naja. Ja, ist ein Pale Ale. Also Pale Ale hat einfach einen höheren Hopfenanteil, stimmt das? Oder lüge ich jetzt voll? Es hat auf jeden Fall 35 IBU, was ja diese Bitterkeitsskala genau, ist. Genau, und ich glaube, Bitter kommt halt im Bier durch Hopfen. Durch Hopfen, ja. Also glaube ich, ist einfach mehr Hopfen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ein IPA, was wir nachher noch haben, das hat halt 70 IBU schon. Ja. Also ist ein Pale Ale so, ich, so ein bisschen wie deutsches Lager vielleicht. Ich weiß nicht. Also man merkt, wir kennen uns mit Bier auch noch nicht so richtig. Ja. Wir finden das zwar sehr interessant, aber... Ist auf jeden Fall nicht so krass, also ist noch sehr, wie soll man sagen, also nicht so ein schweres Bier. Nee, ist noch relativ leicht. Genau. Und ich finde Ales eigentlich allgemein, also so, selbst wenn die relativ hohen IBU-Anteil haben, auch nicht so super schwer. Die sind halt schon recht bitter. Ja. Aber irgendwie, finde ich, haben die trotzdem was Leichtes und Frisches an sich. Was, finde ich, auch schon direkt, wenn man mal dran riecht, in der Nase irgendwie so rauskommt. Ja, was mir bei so Craft-Bieren oder so immer... Also die riechen halt immer super fruchtig. Also fruchtig. Die ich jetzt bisher... Hier finde ich jetzt gerade Ananas ganz, ganz extrem. Also ja, da finde ich aber bei PLE öfter, ja. Oft. Also als eine Zentralnote. Ja, und auch die Farbe ist anders als jetzt ein Pilz. Ja, ist halt auch so leicht trüb. Genau. Nur ein bisschen trüb und hat und eigentlich ein so einen dunkel. Dunkleren, karamelligeren Farbton. Genau. Und halt, ja, wie gesagt, so fruchtig Ananas Ton, so, aber schon noch ein bisschen... Also ein bisschen herb natürlich. Ja, klar. Also den Hopfen riecht man auch raus. Ja. Aber diese fruchtige Note überrascht einfach für ein Bier. Wenn man das jetzt nicht kennt, also gut, Pale Ale kennt man mittlerweile. Es gibt ja sogar, um dann mal zum Thema zurückzukommen, jetzt auch von Beck's ein Pale Ale. Also ja, habe ich noch nicht probiert, soll aber halt grausam sein. Weil, ja. Also, oder halt kann man sich halt vorstellen. Einheitsbrei Craft Beer quasi. Ja. Also, ja. Geht halt auch wieder völlig an dem vorbei, was Craft Beer sein will. Ja, natürlich. Ja. Sollen wir probieren? Wir probieren mal. Ja. Prost. Das ist unser erstes Bier im Podcast, gell? Fantastisch. Geil. Ja, kann man gut trinken. Ich finde es halt sehr angenehm, weil du hast schon diese Süße, die du auch im Geruch hast, aber dazu dieses leicht bittere Herbe vom Hopfen, was so mit schwingt. Und ist eigentlich gerade, also ich muss sagen, ich überdreht es irgendwie nicht so mit der Fruchtigkeit. Das ist auch nicht so eine explosive Fruchtigkeit auf der Zunge, also im Geschmack. Im Vergleich zum Geruch, finde ich, ist sie eher gedämpft. Auch einfach mit dem Hopfen, der noch drüber liegt, der Bitterkeit. Aber nicht so, also bitter ist jetzt vielleicht auch bei dem Bier gerade noch sehr übertrieben. Aber so diese Hopfennoten sind schon da und die dämpfen das alles so ein bisschen. Genau, dazu aber dann halt natürlich ein bisschen Kohlensäure und so ein bisschen dieses Malzige, was Bier ja auch eigentlich immer dabei ist. Und also ich muss sagen, für jetzt gerade so, wir haben irgendwie 30 Grad, so schwüles Wetter, ist super geil. Ich finde vom Trinken her, erinnert also so von der Flüssigkeit an sich im Mund, mehr auch an Hefeweizen als an Pilz. Ja, auf jeden Fall, ja. Also es ist auch so ein bisschen, es schäumt relativ stark im Mund, finde ich auch. Oder schäumt nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ist halt schon, also es ist sehr voll im Mund. Ja, auch so. Voll einfach im Mund. Eher dementsprechend wie ein Hefeweizen, eher als ein Pilz jetzt, was ja doch recht flach oft ist. So ein Standard, klassisches 0815. Großbrauereienpilz zumindest. Ja. An mir, also ich mag das, also gefällt mir gut. Ich mag Pale Ale auch sehr gern. Hat's halt, also es ist halt immer noch nicht so ganz einfach, da dran zu kommen. Also es gibt im Supermarkt einfach nicht noch ein Pale Ale, aber dann, wenn, dann vielleicht das von Becks, aber das interessiert mich halt nicht. Also es ist halt, ich habe gestern auch mit dem Typ, wo ich das jetzt in Trier gekauft habe, ist halt eine Kneipe. Ja. Die jetzt außer Haus auch, kannst du halt mitnehmen. Der hat halt auch gemeint, ja, in Trier kommt halt alles immer irgendwie 2 Jahre später an. Ja, also jeder Trend so. Ja. Also ich habe meine erste Erfahrung mit Pale Ale, ich habe halt, es gibt in den USA ein sehr bekanntes Pale Ale, das ist halt auch schon sehr, also ein ziemlich industrielles, aber ich finde es trotzdem gut, das Sierra Nevada. Ja. Das habe ich mal irgendwann vor 2 Jahren erstmal über das Internet bestellt und fand es unheimlich lecker. Es war das erste Mal, dass ich halt ein Pale Ale getrunken habe. Und ja, das kostet halt in Deutschland relativ viel. Da kostet halt ein Sixpack in den USA auch nicht viel von. Das ist halt, weil es halt schon relativ industriellen, nicht so jetzt groß industriell wie in Deutschland, die Pilzbiere. Und wie gesagt, schmeckt halt auch einfach besser. Aber doch einfach schon große Mengen produziert. Ja, und dementsprechend kostet so ein Sixpack irgendwie $5 in den USA. Aber wenn du das halt hier im Internet bestellst, bezahlst du pro Flasche natürlich trotzdem. Ja. 1,20 € oder so. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so irrsinnig teuer, aber für ein Bier, was du so zu Hause trinkst, auch nicht so wirklich billig. Auch nicht so gut, ja. Ja gut, ich weiß gar nicht, weil ich habe jetzt hier insgesamt für 6 Flaschen, also ich habe jetzt halt nur 3 mit, aber für 6 Flaschen 17 bezahlt. Mhm. Wobei aber wohl hier das Black IPA, das ist ziemlich teuer gewesen. Also ich glaube, das hat irgendwie sogar 4 € die Flasche oder so. Oder 3,50 € die Flasche. Ich glaube 4. Ich weiß gar nicht. Also es war sehr, sehr teuer. Also von daher geht eigentlich. Also trinkt man halt nicht jeden Tag, aber wer eh nicht jeden Tag trinkt, wie, also wir auch nicht, dann kann man sich das eben auch mal gönnen, weil es halt eben nicht was Alltägliches ist, was man in großen Mengen dann verbraucht. Eben, ich trinke halt nicht jetzt abends 10 Bivok Pale Ale, weißt du? Ja. Also ich würde bestimmt, wenn die auch nicht da jeden haben, Tag. Aber halt auch nicht jeden Tag, ja. Weil du trinkst ja morgens immer die 10 Bier, weiß man ja. Eben. Ne, da trinke ich ja erstmal Sekt, weißt du, Sektfrühstück. Gefällt mir gut. Also, ja, ist einfach sehr erfrischend, aber eben trotzdem auch kräftig. Das gefällt mir an Pale Ale. Das hat einerseits erfrischend für ein Bier, aber andererseits irgendwo auch herb. Ja. Und nicht einfach so kotzig wie so ein Pilz, so ein Standardpilz halt. Ja. Es kann auch mal lecker sein, wenn du richtig, also Pilz schmeckt ja vor allen Dingen gezapft, wenn du irgendwie Durst hast. Ja, so ein Durstbier ist richtig ein geil. Ja, aber das hat das etwas feinere Durstbier auch ganz gern. Also, ja, es schmeckt einfach sehr, sehr gut. Und ist gerade so im Sommer. Ich glaube, im Winter hätte ich da gar nicht so Bock drauf. Nee, geht. Auf Bier. Also. Ja, Bier ist schon so ein Sommergetränk auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ist echt, also ich finde das super. Also. Und ich habe mich jetzt ein bisschen schon in die Craft-Beer-Szene reinprobiert, sag ich mal. Und ist halt trotzdem nur Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und so. Und du hast so viel krasse Geschmacksvariationen. Das ist halt echt. Also, ja gut, wir sind ein Whisky-Podcast. Und ja, Es ist halt klar, ist dann noch mal intensiver, weil es halt einfach auch ein Schnaps ist, aber trotzdem. Ist halt wie beim Whisky oder beim Wein ja auch. Das ist halt echt immer faszinierend, wie unterschiedlich man aus denselben Grundprodukten, sag ich mal, was rausmachen kann. Ja, absolut. Ja. Coole Sache. So, wollen wir mal kurz irgendwie so ein Thema zwischenschieben und dann gleich nochmal. Würde ich sagen, ja, weil wir heute tatsächlich 3 Probierblöcke haben. Ne? Ja. Ja, aber so ein Bier probiert sich auch, also schon immer noch ein bisschen unkomplizierter als ein Schnaps, aber schon auch interessant, ja, sage ich jetzt mal. Ja, ist natürlich auch nicht so tiefgehend und komplex wie ein Whisky jetzt, klar, aber. Ja. Oh ey, jetzt kommen bestimmt so Craft-Beer-Blogger, die hauen uns dann hier die Fresse ein, naja. Ja, wir beanspruchen ja aber sogar bei Whisky nicht wirklich viel Fachwissen und Expertise zu haben, sondern einfach nur Geschmack und Interesse. Und beim Bier ist jetzt halt genauso. Ist genauso, ja. Ja. Hm. Ah, perlt einfach gut. Mhm. Ganz interessant. Also so ein bisschen Schaum hält sich da auch ewig lang irgendwie. Ja. Das steht nicht so komplett ab, finde ich. Gut, jetzt, wir haben das jetzt eine Viertelstunde im Glas, aber trotzdem. Na, wir haben Zeitdruck. Wir müssen Dino-Film gucken. Na, wir gehen gleich in Jurassic Park, Jurassic World. So. Ja, ich bin gespannt. Soll ja schon irgendwie nicht so prall sein, aber mein Gott, Dinos. Aber auch nicht so ganz katastrophal. Ja. Deswegen, denke ich, kann man den mal mitnehmen. Heute ist ja auch noch Kinotag. Ja. Mir läuft so ein bisschen nasisch, entschuldige mich mal. Okay. Wie unprofessionell. Ja, was soll ich denn machen? Ja, Nase zuhalten. Oder? Nase zuhalten. Ja, aber wir haben uns jetzt schon, etwas länger nicht gesehen. Also wir hatten ja zwar eine Folge aufgenommen, die ja in die Hose gegangen ist. Genau. Ist aber, glaube ich, schon wieder 3-4 Wochen her, die letzte Folge. Ja. Letzte Woche habe ich gecancelt. Ja, kein Problem. Ja, ein bisschen stressig der Alltag momentan. Aber ja. Heute geht irgendwie. War ein bisschen stressig. War auch in den letzten Monaten ja so ein bisschen immer ein bisschen im Stress und gedämpft. Aber letzte Woche, muss ich sagen, hat sich wirklich alles positiv geklärt und alles ist voll cool jetzt. Und es hat dein Leben wieder mehr Qualität. Mein Leben hat wieder mehr Qualität. Ja, weil ich den Herbst ja jetzt in einem Weingut machen kann. Das ist sehr cool. Was perfekt wird. Gibt's bestimmt noch mal eine geile Flasche Wein. Ja. Da zähle ich doch mal drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann war ich letzte Woche auf einem großartigen Konzert am Donnerstag. Stimmt, ja. Hau raus. Bei Frank Turner in Luxemburg im Atelier. Atelier ja eh schon mal geil. Haben wir schon zigmal erwähnt. Ja. Kann man aber einfach immer wieder erzählen auch. Ist einfach grandiose Konzerte. Ja, und ich meine, ich habe dann 24 € das Ticket. Ja. Was ja auch wirklich... Ja, es ist halt auch immer noch Luxemburg. Ist halt auch noch schön subventioniert, weil Geld da ist und dann sind die Tickets auch nicht so teuer. Ja, deswegen 24 €. Sehr günstig und also auf jeden Fall eins der besten Konzerte ever. Okay. Ich. Frank Turner, ich war ja schon mal gucken in der Rock Hall, da war noch nicht so krass, aber jetzt... Und das war schon ein guter Konzert. Und da das war ja saugut. Du warst auch mit, gell? Ja, haben wir bestimmt, glaube ich, auch im Podcast sogar davon erzählt. Kann das sogar sein, ne? Zu Podcast-Anfangszeiten war das, glaube ich, irgendwann. Ja. Ja, das war schon cool, aber dann im Atelier und er hatte halt jetzt irgendwie so ein paar Wochen Pause und war halt das erste Konzert von der neuen, quasi vom Festival-Sommer jetzt. Ja. Er fährt jetzt nur noch Festivals, hat aber jetzt noch ein Konzert so in Luxemburg irgendwie gegeben. Und ja, hast du halt gemerkt, er hatte ultra Bock. Publikum hatte voll Bock, irgendwie kaum nervige Leute. Und keine Ahnung, er war wie so ein Punkkonzert früher. Ich war echt vorne mit Sabrina, haben Vollstimmung gemacht. Ja. Die Leute haben Vollstimmung gemacht. Die Band war super geil und ja, Frank Turner. Ist halt irgendwie schon so, als würde irgendwie dein Kumpel auf der Bühne stehen, weil er macht so Witzchen und erzählt und ist einfach ein super sympathischer Typ. Ja. Und kommt halt auch so rüber, als ob der Bock hat und eine super Show abliefern will. Ist ja einfach immer wichtig bei Konzerten. Ja. Das kann ja auch so gut gespielt sein und rübergebracht sein, wenn du merkst, die Leute machen das halt aus Routine oder mit so einer Routine und dann verliert es viel von seinem Zauber, den Live-Sachen ja einfach mit sich bringen. Ja, du merkst halt irgendwie, der hat Bock und sieht sich halt. Also er will auf jeden Fall, dass die Leute rausgehen mit einem guten Gefühl, weil er hat wohl auch mal in einem Podcast gesagt mit Scroobius Pip, den er gemacht hat, er sieht sich halt als Dienstleister, Also sein Job ist halt den Leuten, die bezahlen dafür, dann wollen die halt was Gutes sehen. Deswegen besäuft er sich halt auch nicht vor den Shows und so, sondern liefert halt ordentlich was ab. Und ist halt einfach ein sympathischer Typ mit ultra geilen Songs. Ja. Und ja. Also, ich glaube, das ist halt so eine Mischung, die man einfach bei Leuten, bei so einer bestimmten Art Künstler dann auch einfach hat. So. Also in einem anderen Rahmen ist es ja bei einem Springsteen genauso. Der hat ja auch einfach nicht wie viele andere große Rockstars sich da irgendwo auch den Erfolg und das Geld zu Kopf steigen lassen und irgendwie verkokst und versoffen, sondern ja, ist halt fit geblieben und ist jetzt über 65 und kann immer noch 3-Stunden-Shows spielen. Auch wenn natürlich auch mit einer anderen Dimension, einfach von der Konzertgröße her, mit einem ähnlichen Ansatz, glaube ich. Und ja, das ist immer schön, wenn man das bei Künstlern einfach noch sieht. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn die halt schon x tausend Konzerte gespielt haben. Das auch, Frank Turner hat auch, ich glaube, hat auch fast 3 Stunden gespielt. Ich glaube, irgendwie so um 9 angefangen und bis 23:30 oder so rum. Also wir waren irgendwie so kurz vor 1 zu Hause und man fährt ja eine Stunde. Ja, so eine Dreiviertelstunde. Ja. Von Luxemburg nach Trier und ja, hat gut Stimmung gemacht. Und sogar die Vorband war cool. Also war irgendwie auf jeden Fall eine Luxemburger Band, glaube ich. Irgendwie Chasing Dreams oder so hieß die. War so ein Typ mit Gitarre, ein Typ mit Geige und noch so ein Sänger. Und die haben irgendwie so Piratenfolk gemacht. Also so ganz also die haben auf jeden Fall Stimmung gemacht. War cool. Ja. Also großes Lob an Frank Turner. Kommt ja auch jetzt bald ein neues Album, wo ein paar Songs gespielt hat, die richtig, richtig fett sind. Coole Sache. Ja, ich habe mich gefreut. War auf jeden Fall. Die letzte Woche war super geil. Erst die gute Nachricht mit dem Herbst, dann Frank Turner und dann Samstag Champions League. Ach so, ich wollte eigentlich noch was zum Konzertthema sagen. Ja, kannst du natürlich gerne, aber ich habe schon mal angeteasert. Weil sich das anbietet. Ja, okay. Ja, eher negativ, weil einfach in Trier es eine Entwicklung gibt, die das Kulturzentrum im Ex-Haus doch recht stark in die Bredouille bringt, weil da jetzt eben Brandschutzbedenken der Stadt, die halt irgendwie über Jahre so ein Stück weit immer geduldet worden sind, ganz plötzlich irgendwie umgesetzt worden mussten und die Anzahl von Leuten in den einzelnen, hast halt ein Kulturzentrum mit mehreren Bühnen und Räumen, wo es stattfinden kann. Ja. Und da wurde halt jetzt einfach die Zuschaueranzahl bei allen Räumen stark eingegrenzt, brandschutztechnisch. Ja, zum Beispiel Kleiner Exil, wo wir auch immer die Partys haben mit 50 Leute. Und 50 Leute ist halt echt ein Pups. Nix, ja. Kann man sich ja hochrechnen. Ja. Also auch was dann dabei maximal hängen bleiben kann, wenn du eine Veranstaltung machst, die halt jetzt dann irgendwie 5-6 Euro kostet bei 50 Leuten, ist das nicht so wirklich viel, was da zusammenkommt. Ja, und auch einfach, also das ist halt, das Gebäude gehört zwar der Stadt, aber das alles, was drin, also es ist halt ein Jugend- und Kulturzentrum, es gibt da auch Jugendarbeit und Kinderhorten etc. Und der, also da wird halt ganz viel so gegenfinanziert. Also die Kulturveranstaltungen finanzieren ganz viel vom anderen Angebot. Ich habe ja halt auch im Hort, im Exos mein FSJ damals gemacht und das dann natürlich auch so ein bisschen mitgekriegt. Und da ist halt eben zum Beispiel die eine Fahrt irgendwie vom Hort aus im Sommer so. Die wird halt zum guten Teil noch mitfinanziert, einfach durch Einnahmen aus dem Kulturbereich. Ja. Genau, und da kam jetzt noch hinzu, dass halt gestern, es gab halt draußen eine Sommerbühne, die wurde jetzt auch abgebaut. Ja, die war auch irgendwie einsturzgefährdet jetzt oder so und ist jetzt auch abgebaut, da gibt's halt jetzt auch nichts mehr. Und da waren halt öfter mal auch relativ, also größere Konzerte, die halt wahrscheinlich auch. Ja, und zum Beispiel auch, und das ist ja auch noch für dieses Jahr eigentlich angesetzt, muss mal gucken, wie das weitergeht. Summer Blast Festival ist ja ziemlich bekannt. Ja. Und halt auch einfach, das ist nicht unbedingt meine Musik, wobei ich letztes Jahr auch da war, das ist nicht meine Musik, aber so im Metalcore, Hardcore, Deathcore Bereich ein Festival, wo wirklich alle großen Bands auch schon gespielt haben. Ja. Also wirklich ein zentrales Festival, wo auch Leute aus Berlin zum Teil und so gekommen sind. Einfach weil sich da vom Line-Up her immer so viel Gutes zusammengetan hat und die Location gepasst hat. Genau, und das ist jetzt auch einfach die diesjährige und natürlich auch dann weitergehend einfach die Ausgaben quasi bedroht, weil das immer auf der Sommerbühne eben stattfand und da jetzt fraglich ist, wie das weitergeht. Ist halt wirklich schade, weil Exhaus in Trier ich sag mal, mein Vater ist schon dahin gegangen. Ja. Also gibt's halt irgendwie 40 Jahre schon und ist halt auch so fast die einzige bisschen alternativere Location in Trier, ja, weil auch alles andere zumachen müsste und du hast halt dann wirklich nur noch entweder so die Schickimicki-Schuppen. Ja. Möchte gern Schickimicki-Schuppen. Ja, möchte gern Schickimicki. Und Ex-House ist immer halt noch so ein bisschen alternativer und ja, wird auch für uns komisch, weil also ich veranstalte ja da auch eine Party im Ex-House und müssen wir ja auch gucken, wie. Weil eine Alternativ-Location gibt es einfach in Trier nicht. Ja. Ja, und auch immer die Möglichkeit gewesen, irgendwo kleinere Sachen und kleineren und ja, alternativeren und kleinen Genres auch eine Möglichkeit zu geben, Veranstaltungen zu haben. Und also es gibt ja, die Stadt hat ein Sonderteam, Spontanteam irgendwie eingerichtet. Die Stadt, also ich, ne, das ist halt irgendwann so Sachen wie ein Brandschutz natürlich auch einfach eine rechtliche Einschränkung gibt, der vielleicht irgendwann auch die Stadt folgen muss. Ja gut, die macht ja auch Sinn, weil also ich war mal auf einem Kabelbrand dabei im Ex-Haus. Ja. Da bist du schon froh, wenn du gut rauskommst. Ja. Aber darf halt nicht so sein wie bei vielen im Trier. Ja, wir gucken mal und dann machen wir zu. Ja. Weißt du, sondern das ist da natürlich die Gefahr. Muss man halt mal hin und da von mir aus mal halt auch einfach dann mal die 2 Millionen in die Hand nehmen und das mal renovieren so. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Stadt Trier wird sich gar keinen Gefallen damit tun, irgendwie da das mit, oder nicht ordentlich anzugehen einfach, weil ich glaube, die Institution ist unheimlich wichtig für die Stadt, für die Kulturlandschaft in der Stadt einfach und auch so ein Theater ist wichtig, aber da wird halt so viel mehr Geld reingepumpt. Ja, ich mir halt auch manchmal denke, ja, aber Theater ist halt eine Sache und das ist halt so vielfältig, das Ex-Haus, und hilft dazu halt noch andere Angebote im Jugendhilfebereich zum Beispiel gegen zu finanzieren, also mitzutragen halt und besser zu machen einfach. Ja, und es hat auch einfach so ein bisschen, also in Mietz ist ja auch ein Jugendzentrum, wo halt öfter mal irgendwie Partys sind oder so, aber auch seltener Konzerte. Im Ex-Haus gab es halt alles. Da gab es halt irgendwie Konzerte, die Elf-Freunde-Lesetour waren wir da mal gucken, eben Partys, alle möglichen Sachen. Und also Mietz, also oder Mergener Hof, da ist ja auch nochmal viel kleiner und auch also ist anders. Ja, auch ist auch nochmal anders. Also das Ex-Haus ist schon einfach sehr einzigartig. Und weil ich eben da auch schon gearbeitet habe, weil ich in meiner Jugend auch ständig eigentlich jedes Wochenende da war. Ja. Aber einfach eine Sache, die mir am Herzen liegt. Und deswegen, mir auch. Ja. Deswegen, also bitte Stadt Trier, wenn uns irgendeiner der Verantwortlichen hört, rettet das Ex-Haus. Ja, auf jeden Fall. Oder guckt halt, dass man irgendwie eine Lösung findet, die das Ganze weiter tragbar macht. Wir sollten auf jeden Fall, könnten wir eigentlich machen, mit unseren Fame des Podcasts, mit unseren mehr Hörer. Schreibt mal eure Bundestagsabgeordneten an. Ja, habe ich ja schon. Nützt nur nichts. Ja. Also nicht zum Thema Ex-Haus. So. Auf jeden Fall muss man da irgendwie was machen, dass das Ex-Haus bestehen bleibt. Das wäre sonst sehr schade. Ich denke da, wenn das wirklich irgendwann eine schwierige bis kritische Phase erreicht, wird da auch auf jeden Fall der Verein, der das trägt, ja auch nochmal einen Appell daraus haben. Dann kann man sich da sicher irgendwie anschließen. Wir werden es weiter beobachten. Und im Auge behalten. Auge behalten. Jetzt gibt's erstmal nochmal ein Bier, würde ich sagen. Ja. Und zwar das zweite, das Kramer. Horst Kramer. Ein IPA. Indian Pale Ale, genau. Mit 7,7% Alkohol. Wusste der genaue Unterschied zwischen Indian Pale Ale und Pale Ale? Indian Pale Ale ist halt irgendwie, hat mehr Alkohol bekommen damals, weil es in den Export gehen sollte. Okay. Ist quasi die Export unter den Bieren von. Ja, sollte halt nach Indien geschippert werden und dann haben die Leute dort einfach vergessen, wieder zu verdünnen. Mhm. Und dann war es halt irgendwie alkoholischer. Okay. Ich muss sagen, ich finde die Etiketten so geil. Auf jeden irgendwie Fall. Ist wie so ist auf jeden Fall. Super cool. Schicke Sache. Und IPL ist immer, also ich muss sagen, ich habe das Kramer, das ist schon so eins meiner Lieblingsbiere. Ja, so. Ich finde es auch sehr, sehr lecker. Ich habe es ja auch schon mal getrunken. Ja. Das hat jetzt, finde ich, auch immer noch so eine Fruchtigkeit, aber Ich finde, es geht tatsächlich so ein bisschen mehr sogar in Richtung Mango gerade. Ja, das mehr Mango. Ja, ja, weniger Ananas, auch allgemein so ein bisschen gedämpfter. Ein bisschen gedämpfter. Aber Mango ist ja auch so eine eher gedämpfte Frucht, also nicht so spritzig, ist auch wie Ananas. Ja. Von daher passt das eigentlich. Du merkst halt, das ist alles ein bisschen würziger. Ja, so. Ja. Also. Immer noch so eine Süße drin, aber auch so eine leichte Würzigkeit schon. Ja. Hopfen natürlich auch noch drin und Malz auch ein bisschen. Ja, ist ja, aber es ist alles so ein bisschen, also, aber auch schon so ein bisschen konzentrierter. Ja, ja, ist schon ein bisschen kräftiger einfach. Probier mal, oder? Ja, da merkst du auch gerade, jetzt so im Abgang hat deutlich mehr Bitterkeit und Kraft, so. Ist auch, finde ich, vom Trinkfluss her eher nicht mehr so wie ein Weizen, sondern irgendwie, also es liegt nicht mehr so voll im Mund, aber trotzdem kräftiger. Also es ist intensiver vom Geschmack und auch nicht mehr so süßlich auf der Zunge. Vielleicht ist das auch das, was eben uns ein bisschen in Richtung Weizen geführt hat, weil Weizen ja auch recht süßlich ist. Es schmeckt trotzdem unheimlich intensiv für ein Bier und ja, kräftige, würzige Note. Auch noch ein leicht fruchtiger, aber eben nicht mehr so ganz. Nicht mehr so, also schon deutlich herber halt herber einfach so, ja. Genau, und hinten raus merkt man das dann deutlich, dass da eben einfach. Und ich finde, du merkst auch so durch dieses, also, wie soll man das beschreiben? Also, du merkst auf jeden Fall den Alkohol im Mundgefühl. Also, ich finde schon, du hast so eine. Und auch wenn du jetzt nochmal so in den Gaumen atmest, also, du hast so eine. Also du merkst irgendwie einfach den Alkohol, also so ein bisschen alkoholische. Also nicht unangenehm sprittig jetzt? Ja, nicht sprittig, aber ja, brandig wäre auch falsch, aber so schwer, genau. So so eine schwere Öligkeit vielleicht, die, weil die ist nicht negativ. Nee, die ist absolut nicht negativ. Wenn ich jetzt sagen würde, es wäre brandig oder so, es wäre zu negativ belastet, aber ist es halt nicht. Aber du merkst halt einfach, es hat halt fast 8%. Mhm. Und das ist halt für ein Bier schon. Ich meine, so ein leichter Wein, der hat auch 8%. Ja. Weißt du? Also schon was anderes. Ja, aber trotzdem sehr lecker. Aber sehr lecker, auf jeden Fall. Und auch durchaus jetzt bei den 30 Grad immer noch erfrischend. Also bei allem irgendwie. Ich bin auch echt froh, dass wir Bier trinken und kein Whisky heute, weil es ist wirklich super schwül. So. Ja, ist ein bisschen anstrengend vom Wetter her. Ja. Soll ja morgen auch nochmal so richtig krass heiß werden und dann wieder gewittern. Ja. Ja, schön. Aber jetzt reden wir schon über das Wetter. Jetzt reden wir schon, da sollte man nie drüber reden. Nee. Da reden wir doch über Fußball. Was Fußball, stimmt, ja genau. Und zwar hat Barca es wirklich geschafft diese Saison. Ich hoffe, wir langweilen jetzt keinen, aber wir können ja, könnt ja weiterspringen. Ja, wann haben wir in die letzte Podcast-Folge aufgenommen? War es nicht vor dem Pokalfinale? Vor dem Pokalfinale, glaube ich. Tatsächlich. Also seitdem hat Barca 2 Titel gewonnen. Ja. Das Pokalfinale gegen Bilbao. Da könnten wir noch auch kurz drauf eingehen, weil Messi eigentlich das überragendste Tor ever gemacht hat. Eins seiner besten. Ja. Und das heißt schon was. Und es war wirklich gut. Es war fantastisch. Genau. Und das Champions League Finale eben letzten Samstag haben wir auch zusammen verfolgt. Ja. Ich war äußerst motiviert und gut gelaunt. Ja. Ja, und hat sich zum Glück, ist es so ergangen, dass Barca wirklich gewonnen hat. Und die haben auch, also natürlich nicht überragend gespielt, weil ich meine, war halt immer noch Juve. Und ja, Juve hat auch nicht schlecht einfach gespielt, genau. Fand das Finale am Tag selbst war ich so ein bisschen ernüchtert irgendwie. Vielleicht, weil es nicht so die Barca-Gala-Vorstellung war, von den Toren her auch. Ja. Im Vergleich jetzt so zum Spiel gegen Bilbao zum Beispiel, das war noch ein Ticken besser, aber der Gegner war halt auch einfach stärker. Und da war es ein bisschen ernüchtert, aber so in der Retrospektive war das Finale doch eigentlich ziemlich hochklassig. Auch weil Juve eben gut dagegen gehalten hat und mitgespielt hat. Ich glaube zwar, das 3-1 schon so von der Höhe her auch das verdiente und richtige Ergebnis ist, auch wenn das dritte Tor halt relativ spät halt einfach aus dem Konter rausfällt, weil Juve eben alles nach vorne wirft. Ja, aber doch, das war ein richtig, richtig gutes Fußballspiel, auch ein gutes Finale und auch irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, da spielen jetzt wirklich zwei der besten Mannschaften, die es auch verdient haben, da zu stehen und das spiegelt sich im Spiel auch wieder und nicht nur in den Namen, die da über den Platz zu haben. Das war eine gute Sache. Ja. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und allgemein so emotional, so letzte Saison von Xavi, er holt nochmal das Triple und als krönender Abschluss quasi der Karriere als Spieler bei Barca und ja, und auch nach den zwei letzten etwas schwierigeren Jahren. Hat mich sehr gefreut. Auch, also nicht nur für mich als Fan, sondern halt auch irgendwie für die Mannschaft und die Leute, ja, die auf dem Platz standen. Glaube ich, hat man auch gesehen. Also irgendwie, das hat alles sehr authentisch gewirkt, ja, was Barca diese Saison ja, so gemacht hat. Also auch Spieler wie Neymar und ja, auch Suarez, der trotz allem kein Sympath mehr wird, aber die haben sich doch, denke ich, schon sehr drüber gefreut, auch einfach, weil es für die auch der erste Champions League Sieg war. Ja, und die anderen, also wenn der Hunger nicht mehr da gewesen wäre bei den anderen, dann wäre auch die Saison so nicht rausgekommen. Und ja. Ich habe halt bei mir selbst gemerkt, ich fand schon, oder allgemein so den Triple-Sieg dieses Jahr ist natürlich eine grandiose Leistung und so, aber im Positiven, also sowohl bei so Siegen als auch bei Niederlagen, finde ich, rückt sich das alles, seit ich selbst halt Sport im Verein treibe, mehr in ein Verhältnis. Also es ist nicht mehr so extrem in keine der beiden Richtungen, finde ich so extrem. Also sowohl Siege als auch Niederlagen schon immer noch, gerade bei so extremen Erfolgen, sind schon noch da, aber nicht mehr ganz so extrem, ja, wie früher, seit ich halt aktiv bin. Einfach weil ich weiß, dass das nochmal eine Steigerung ist und ich habe ja dann am nächsten Tag auch gespielt und wir haben auch ja gewonnen nach einem dramatischen Spiel. Das ist einfach nochmal eine andere Qualität so ein bisschen und die rückt es dann für mich nochmal so ein Stück weit ins Verhältnis. Also deswegen empfinde ich einfach, reagiere ich auf Sport nicht mehr ganz so emotional wie vor 2-3 Jahren vielleicht noch. 3 Jahren, ja. Ja, gut. Ja, ist aber halt auch nur, also ich meine, du hast ja nichts dazu beigetragen, dass jetzt ja, da genau, gewonnen wird. Ja, genau, wenn du es halt kennst, irgendwie selbst dazu beigetragen hast, ist es einfach nochmal ein bisschen eine andere Qualität und ja, trotzdem verfolge ich es einfach noch gern, weil es immer noch spannend und ist interessant halt, ist. Ja, nicht so, als hätte ich mich überhaupt nicht gefreut und hätte gesagt, ja, okay, Triple, ja. Ja, ist halt trotzdem noch, aber eben nicht so extrem. Hängt natürlich auch im Falle von Barca damit zusammen, einfach, dass sie in den letzten Jahren wahnsinnig viel gewonnen haben. In den letzten 10 Jahren 4 Champions League-Titel und 7 Meisterschaften. Ja. Da kann man einfach nicht mehr behaupten, dass man sich irgendwie nach dem 4. Champions League-Titel noch genauso freut wie nach dem 1. oder 2. Ja. Ja, aber trotzdem. Schöne Sache. Ja, hat mir Spaß gemacht. War ein guter Abschluss der guten Woche letzte. Ja. Ja. Ja, ich muss schneller trinken. Wieso? Das dritte Bier noch. Achso, noch angezapft bekommen. Angezapft bekommen vor der großartigen Kino-Action. Ja. So ist das. Ja, worüber haben wir das letzte Völkchen geredet? Das letzte Mal haben wir geredet über The Witcher noch. Über The Witcher, stimmt. Dann können wir eigentlich jetzt nochmal einen Abriss geben. The Witcher trinkt auch immer starkes Bier. Unter anderem. Damit macht er auch seine Alchemie-Tränke, füllt er wieder auf. Zum Beispiel, ja. Ja, doof ist natürlich, dass ich nicht wesentlich weiter bin als letztes Mal. Okay. Aber das weiß ja keiner, wie weit du bist, weil keiner weiß, was letztes Mal war. Level 9 bin ich momentan. Ja, noch. Warst du nicht letztes Mal schon Level 9? Ja, okay. Siehst du? Du bist wahrscheinlich jetzt Level 300? Nee, 14. Ich habe auch nicht so viel gespielt. Ja, ich kam halt einfach nicht dazu. Aber ich habe ja bald Urlaub, quasi übermorgen. Wir unterbrechen das mal kurz, um uns dem dritten Bier noch zu widmen. Ja, Ruden. Halt ein Ruden. Der Ruden, the Kalgun. Genau, ein Starkbier mit 7,4% und 67 IBU. Ja, und das ist ein Indian Pale Ale, aber Black. Gibt glaube ich auch noch einen Stout mit irgendwie, wo Haferflocken mit vergoren sind. Okay. Das ist auch sehr geil. Er ist in letzter Zeit super viel Haferflocken. Entweder als Porridge immer oder in Pancake. Porridge ist aber auch... Ist aber eigentlich nicht viel Arbeit. Du machst halt Haferflocken und Milch und ein bisschen Wasser. Wasser. Und kochst es auf. Du musst mir mal das Rezept für diese Haferflocken-Pfannkuchen geben. Ja, also ich mach die halt... Also ich nehme halt einfach Haferflocken. Das hau ich jetzt noch gerade raus. Dann kommen wir auch zum Butcher. Das geht halt einfach darum, in Anführungszeichen gesunde Pancakes zu machen. Das sind halt Haferflocken, dann machst du noch eine Banane rein, 2 Eier und ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch. Aber du machst da kein Mehl rein und so. Ja. Also, und Haferflocken sind halt einfach ein bisschen cleverere Kohlenhydrate, sag ich mal. Ja. Aber halt noch ein bisschen mehr Eiweiß. Dann werde ich das am Wochenende mal... Ich püriere das halt dann mit dem Pürierstab, damit um den Teig zu kriegen. Weil es halt bei den Zutaten ein bisschen schwierig. Ja. Und halt Salz und ein ganz klein bisschen Zucker. Ja. Ich süße die aber meistens dann einfach nochmal auf dem Teller mit Agavendicksaft. Weil ich eigentlich alles mit Agavendicksaft süße. Oft. Also gerade so so morgens. Also oder auch Quark, wenn ich jetzt Quark mit Obst mache oder auch Porridge, süße ich eigentlich immer damit. Finde ich, es hat eine angenehmere Süße als den Zucker. Ja, und Zucker ist halt auch gesünder als Raffineriezucker. Ja, dann werde ich das mal, weil das könnte zu Hause gut ankommen. Ja. So, wir riechen mal in das, was schwimmt denn da? Das hat Satz gehabt, glaube ich. Ja. Nur bei dir, weil du den Rest gekriegt hast. Bei mir ist auch nichts drin. Egal, ich werde schon nicht tot umfallen. Und wenn? Du hast schon auf der Arbeit Schlimmeres probiert. Ja. Auf der jetzigen Arbeit schon, auf der späteren nicht. Ich muss echt betonen, ich bin sehr froh. Ja. Auch öffentlich kann ich dadurch sagen, ich bin sehr froh, dass ich den Herbst woanders machen kann. Okay. Hatte die Stimmung gedrückt in den letzten Monaten. Mhm. Gut, zurück zum Bier. Ja, ich finde, es ist nochmal ein Ticken kräftiger, einfach auch fast gar nicht mehr fruchtig. Ja, auf jeden Fall. Und du merkst auch... Es ist halt wirklich, sieht aus, also von der Farbe her wie so Cola, aber halt wirklich dunkel. Schwarz, braun-schwarz und ja. Hat aber jetzt nicht so, wie ja auch oft gibt jetzt bei diesen Craft-Bier-Dunkelbier, also ist nichts mit Röstaromen oder so, ist einfach nur ein dunkles Bier. Hat halt so ganz leichte fruchtige Noten, aber wirklich ganz sehr, leicht, sehr leicht. Aber es ist viel malziger. So malziger, und einfach so eine noch kräftigere Note. Ja. Sollen wir mal probieren? Probieren wir mal. Oh, das schmeckt aber geil. Schmeckt richtig gut. Ja. Ich finde, man schmeckt die Bitterstoffe auch weniger raus als eben bei dem Indian Pale Ale, beim Kramer. Obwohl es ja eine sehr ähnliche Menge hat. Also, oder Anzahl, IBU, Anzahl ist es. Ja. Ähnlichen Wert, wie dem auch sei. Schmeckt sehr, sehr kräftig, konzentriert, sehr malzig. Malzig, ja, auf jeden Fall. Fast so ein bisschen echt wie so ein Malzbier ohne die Süße. Schmeckt eigentlich gar nicht mehr süß. Vielleicht fällt deswegen die Bitterkeit auch nicht so auf. Schmeckt einfach nur sehr, sehr würzig und konzentriert und kräftig. Ja, so wie so, genau, wie so ein dunkel Malzbier ohne diese Süße, süß. Ist geil, also gefällt mir gut, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ist sicher das von den drei Bieren, wo ich am ehesten Lust drauf haben muss. Ja. Habe ich gerade. Ich glaube, ich kann mich nicht immer und zu jeder Gelegenheit trinken, aber gerade so. Also der Tag von Anfang, das geht, also ist so ein Feierabendbier, das geht eigentlich immer. Ja. Weißt du, da trinkst du, wenn du dir gerade so die durchlöschen willst, aber die anderen beiden, die sind schon eher so, da musst du Lust drauf haben. Und gerade das Dunkle jetzt hier, ja. Aber ist geil. Also es ist auch nicht so richtig schwer, wie so ein. Es gibt ja so dicke Stout. Ja, es ist kein Stout. Es ist einfach kein Stout. Behält sich so ein bisschen diese Leichtigkeit von den Ales. Ja. Würde ich jetzt gern so, habe ich es spontan dann noch Lust, Witcher zu spielen. So. Ist so ein bisschen kräftiger, ist so, ein bisschen. Ist schon so ein Rollenspielbier. Ja, ja, genau. Nee, ist gut. Kann man mal, davon würde ich 10 trinken während so einer Rollenspielnacht. Kann eigentlich mal machen. Schade, dass Witcher kein Koop hat. Ja. Da kommst du einfach vorbei. Lockst dich bei Sabrina an der PlayStation ein und dann können wir mit 2 Bildschirmen Witcher spielen und dabei jeder 10 Ruden Black Ale trinken. Ja, aber kommen wir doch einfach mal noch zum Witcher. Ja. Wir haben eigentlich in der letzten Folge wirklich einen super, super Abriss gegeben, aber egal. Mhm. The Witcher, der dritte Teil einer Rollenspielserie aus Polen. Wie heißt es? Genau, CD Projekt, Red. Genau. Ja, ich hab jetzt zwar wirklich die Woche überhaupt nicht gespielt, aber für mich bis jetzt das beste Spiel auf der PS4. Für mich auch. Ich habe, glaube ich, mittlerweile, denke ich, so 25 bis 30 Stunden gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich mich tatsächlich immer Ich habe momentan nicht viel Zeit zu spielen, also länger als eine Stunde, anderthalb, maximal so zwei komme ich momentan selten dazu. Aber irgendwie sind die immer sehr, sehr intensiv. Ob ich die Hauptquest spiele, einfach ein bisschen die Welt erkunde und mich da umschaue und da kann ich mal was zu sagen, oder eine Nebenquest verfolge, ist alles sehr gut gemacht, sehr, sehr dicht und absolut, intensiv, sehr glaubwürdige Welt. Also Witcher war schon immer ein bisschen düstere, dreckigere Fantasy-Welt. Und ja, also spielt halt in einem angelehnten an das 13. Jahrhundert Mittelalter leicht Fantasy-Welt, also ist nicht so High-Fantasy. Ja, genau. Ist schon, klar, gibt es so Monster und Magie, und aber ist nicht so ultra überzeichnet. Ja, Monster sind eben nicht irgendwas so fancyes, wundermäßiges, sondern Monster sind halt auch einfach Bedrohungen, so die auch da so für die Landbevölkerung, die zum Teil halt recht mystisch sind, wie so Werwölfe, aber die halt einfach dann zum Beispiel auffallen, weil sie eben Menschen verschleppen und töten oder irgendwelche und Schafe reißen. Und du bist ja auch, also der Witcher ist kein Hexer in dem Sinne, sondern ist mehr so ein Monsterhunter, also oder so ein Kopfgeldjäger für Monster. Genau, und so spielst du es auch, also du fühlst dich auch, finde ich, so, du bist eben in vielen Sachen auch Nebenquests so ein Dienstleister und deswegen nimmst du auch ganz selbstverständlich Geld für deine Aufträge. Genau, das ganz anders. Du machst es nicht so, um halt, weil du der Gute bist und die Welt retten willst und verbessern willst. Genau, sonst in Spielen bin ich immer so, ja, nee, ich nehme das Gold nicht, dafür den guten Ruf, und bin eher so hier der nette Typ, der so allen hilft und so. Und jetzt helfe ich zwar auch allen, nehme aber immer meinen Lohn und nehme eigentlich so, also ich will den größtmöglichen Vorteil für mich und auch den größtmöglich gefährlichen Ruf, sage ich jetzt mal. Also so, dass ich so der Typ mit den, also so nicht so der Gutmensch bin, sondern einfach der ein bisschen Außenseiter, Monster Hunter. Ja, da bist du auch einfach automatisch in dem Spiel, weil das einfach so gegeben ist. Hexer sind halt zwar nützliche Dienstleister, aber halt irgendwie auch schräge Menschen, mit denen man eigentlich nicht so wirklich viel zu tun haben will. Außer man hat halt wirklich ein Problem, dem man nicht mehr normal Herr werden kann. Und ist sehr schön. Also das ganze Setting ist halt so, genau, du kriegst schon vom Anfang an mit, Witcher, der wird nicht so gern gesehen. Die ganze Welt ist sehr erwachsen. Also zwar, also du hast super schöne Ecken, wenn du so in den Sonnenuntergang reitest und Schmetterlinge über die Blumenwiese fliegen. Aber dann reitest du halt da weiter und siehst an der nächsten Ecke, da sind halt ein paar Leute gehängt und die hängen halt darunter. Oder die ganze Welt wirkt halt sehr erwachsen, sehr reif. Gibt viel so unterschwellige Gewalt oder auch politische Konflikte. Ist halt, politische Konflikte sind auch drin. Ist halt vor allen Dingen auch einfach, spielt halt in einem Gebiet, wo aktuell einfach Krieg herrscht. Ja. Und dementsprechend eben auch die Folgen davon sind sichtbar und auch für die Bevölkerung spürbar natürlich. Ohne, dass das halt so komplett übertrieben dargestellt war. Es gibt durchaus auch noch irgendwie anders. Also es wird trotzdem noch, werden noch Karten gespielt und zusammengezischt und Kinder spielen im Dorf und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, als gäbe es kein normales Leben mehr, aber trotz allem ist die Bevölkerung natürlich zum größten, also die Landbevölkerung, sehr arm und muss halt ums Überleben kämpfen. Durch den Krieg werden natürlich wieder Monster angezogen, die sich irgendwie an den Leichen laden, halt etc. Alles sehr wie soll man, schon eher realistisch, schmutzig. Ja, weil es halt nicht mittelalterlich halt einfach nicht sauber ist. Mittelalter war jetzt nicht dafür bekannt, das Mittelalter auch so meinem Kopf ist halt einfach immer dreckig. Ja. Und das zeichnet sich sehr, sehr gut und in der halt Welt wieder. Auch einfach sehr, sehr ruppig, aber auch sehr verrucht. Also es ist sehr viel nackte Haut und sexuelle Anspielungen in dem Spiel, finde ich. Aber alles nicht so überzeichnet. Also nicht so sexuell wie so ein Anime-Spiel stimmig oder so. Einfach. Aber es stimmig ist stimmig. Und atmosphärisch und erwachsen. Ja, und das zieht sich einfach durch alle Bereiche des Spiels fort. Durch die Nebenquests, die zum Teil wirklich brillant geschrieben sind. Und dem man dann auch mal so 2 Stunden folgt, man dann Quests streng und spielt die. Da würden andere Spiele gegebenenfalls eine Hauptquest oder so die Hauptgeschichte drum basteln. Ist halt wirklich so, dass du willst nicht nur die Hauptstory verfolgen, weil die gut erzählt ist, sondern jede kleine Nebenquest, die du bei irgendeinem Bauern kriegst, ist wirklich gut erzählt und stimmig und nicht langweilig, so diese, es gibt ja viel diese, ja, ich mache jetzt die 10 Nebenquests, damit ich auf das Level komme, damit ich nachher bis in der Hauptquest ein bisschen einfacher habe. Sondern du läufst wirklich die Quest, du machst die gerne, um zu erfahren, was irgendwie die kleine Geschichte dieses dieses Menschen oder dieser Menschen in der großen Spielwelt ist. Und du hast auch irgendwie das Gefühl, dass du, wenn du diese Quest machst, auch so Einfluss hast. Ja, du kriegst auch oft eben einfach die Auswirkungen deines Handelns relativ deutlich zu spüren und zum Teil auch sehr drastisch. Und es wird auch in den Dialogen nicht immer sofort klar, was da zu welchem Ergebnis führt nach dem Dialog. Also da erlebt man durchaus mal Überraschungen, die einen doch auch etwas schockieren. Ja, also ich finde, also mir passiert sogar ab und zu, oder am Anfang, jetzt level ich ja nicht mehr ganz so schnell, dass ich auch mal 3-4 Level gar nicht geskillt habe. Also weil es einfach so in der Geschichte drin war, dass es für mich keine Rolle mehr gespielt hat. Du bist ja sowieso nicht so Level mehr, also ich finde, mit diesen Leveln ist gar nicht so, hat gar nicht so einen super krassen Fokus in dem Spiel, weil ja auch es gibt ja keine Levelgebiete, sondern die Monster sind ja, je nachdem, auf welche Ecke du kommst, irgendwie, also du triffst mal hier ein Stufe 6 Monster, dann mal wieder ein Stufe 9. Ich bin aber jetzt auch schon irgendwie, obwohl ich ja Stufe 9 bin, in demselben Gebiet rumgeritten, da war auf einmal so ein Stufe 30 Totenkopf-Ding. Und also, da haben die ja auch extra gemacht, dass du nicht so Gebiete abklapperst, sondern das Ganze mehr so als eins siehst. Ja, aber das steht halt echt, du willst halt diese Welt immer mehr erkunden und wissen, was das ist. Also die Quests auch, aber auch so wie die Welt gestaltet ist, bietet dir immer Sachen, denen du nachgehen willst und die du entdecken möchtest. Und das macht das Spiel halt so wahnsinnig spannend. Und deswegen kannst du eben auch einmal was entdecken, ohne da stundenlang die Hauptquest zu spielen und irgendwas aufzudecken an Geschichte. Kannst du halt auch einfach kleine Sachen machen und erlebst halt kleinere Geschichten, die aber eben auch sehr, sehr gut und mit viel Mühe umgesetzt worden sind. Und ja, das ist wirklich sehr überragend. Sieht auch noch fantastisch aus. Ist, wie gesagt, gerade bei Sonnenauf- und Untergängen sehr stimmungsvoll. Ich erinnere mich dran, ich bin einmal durch die Gegend geritten und bei Sonnenaufgang sind halt sehr viele Krähen irgendwie vor mir in die Luft gestiegen. Es war doch so ein Gänsehautmoment. Erinnert mich auch zum Teil mehr an, oder was heißt mehr, aber recht stark finde ich an Red Dead Redemption. Es hat Sabrina gerade, weil gesagt. Weil es mit dem Level dann so ein Stück weit zurückgeht. Also in Red Dead Redemption hast du nicht so viele Dialogoptionen und Handlungsmöglichkeiten, okay. Aber gerade so dieses alleine durch die Welt reiten, einfach mal entdecken, auf irgendeinen Charakter stoßen, der interessant ist, mit dem irgendwas machen oder dem helfen, das erinnert mich sehr stark daran, mehr als es mich eigentlich an Rollenspiele hat erinnert. Sabrina so beschrieben, ist eine Mischung aus Skyrim und Red Dead Redemption. Ja. Also so ein bisschen. Die vielen Möglichkeiten von Skyrim mit. Ja, aber Kräften Skyrim gibt ja auch nicht so viele Handlungsmöglichkeiten. Ja, natürlich. Er hat schon so ein bisschen, ist schon deutlich handlungsbezogen. Blümchen sammeln und craften und so, das ist ja ein bisschen wie Skyrim. Aber dieses. Ich reite. Wobei, das war ja auch in Red Dead Redemption mit drin. Ich weiß auch nicht. Ich finde es. Und Red Dead Redemption ist echt meiner Meinung nach eins der unterschätzteren. Also, es wurde ja auch über extrem gefeiert, aber trotzdem. Ist immer noch ein bisschen unterschätzt. Ist für mich auch geiler als GTA. Ja, eben. Als sowohl jetzt GTA 4 als auch GTA 5. Ich fand Red Dead Redemption besser als beide. Also, ein Red Dead Redemption 2 wäre schon fett, ey. Da würde ich töten für. Würde ich viel für geben, Red Dead Redemption, der Moment, als man nach Mexiko rübergeritten ist. Oh, fett. Da kam nur dieser geile Song. Ja. Fantastisch. Ja, Red Dead Redemption, tolles Spiel. Und Witcher 3 ist echt mindestens auf dem gleichen Level. Also nochmal ein bisschen anders, weil es halt ein anderes Setting ist. Und das Western-Set, ich hab grad so Bock, Red Dead Redemption zu spielen. Heute Abend gehen wir erstmal Dinos gucken. Ja, aber trotzdem, Witcher 3, absolut überragend. Jeder ist auch nicht zwangsläufig notwendig, die Vorgänger gespielt zu haben. Hast du auch nicht, oder? Nee, hab ich nicht. Es gab am Anfang so doch diese Befragung, wie hast du das und das gelöst? Also nicht direkt am Anfang, das ist ein paar Spielstunden. Ja, nach dem Prolog halt, den du 10 Stunden spielen kannst oder so. Da gibt es so ein paar Fragen, wo du dann da sitzt, aber... Um ehrlich zu sein, alles, das waren schon sehr zentrale Entscheidungen, aber ich glaube, das hat keinen großen Einfluss drauf, wie das... Ja, ich habe den zweiten Teil auf der Konsole gespielt, den ersten nicht. Jeder andere kann sich im Zweifelsfall einfach mal so ein bisschen den Wikipedia-Artikel durchlesen, um zu wissen, was grob passiert ist, um vielleicht auch so ein paar Namen schon mal zu kennen. Ja, und ansonsten einfach reinstürzen und diese Welt entdecken. Also wenn sich ein Spiel lohnt, dann Witcher 3. Ja. Ja, also, auch vom Umfang her. Der ganze andere Kram ist eigentlich echt ein bisschen Larifari davor gewesen auf der PS4. Ja. Also Witcher 3 ist für mich... Ist also alles, was sonst auf der PS4 wirklich Spiel. So überragend spielenswert ist, oder gut, Wolfenstein würde ich noch ausklammern, aber ansonsten sind es eher Umsetzungen, die auf Forschen zu haben waren. Also Diablo 3 ist halt ganz anders, aber finde ich auf eine ja, Art und Weise völlig überragend und Diablo und tüchtig machend. Und, sonst waren alles eher Remix. Ich habe es auf der PS4 noch nicht, ja, Remix eben gespielt, aber ich will unbedingt auch nochmal The Last of Us spielen. Soll, es sieht auch sehr fett aus auf der PS4. Ich habe es auf der PS3 gespielt. Ja, ich auch. Aber ich will es echt nochmal auf der PS4 irgendwann spielen. Einfach, ja. Weil ich, glaube ich, auch nicht in der richtigen Stimmung war, als ich erstmal gespielt habe. Ich fand es schon sehr, sehr, sehr gut, aber nicht so unfassbar überragend. Ja. Aber ich werde mich jetzt erstmal noch aber am Witcher ins Witcher-Universum stürzen. Ja. Monate noch sitzen bei meinem Tempo. Da brauche ich momentan nicht viel Zeit. Genau, ist bei mir ähnlich. Also ich brauche über den Sommer jetzt nichts anderes. Ja, eben. Genau. Ja. Also spielt... Spielt The Witcher, das lohnt sich wirklich. Also trinkt dazu leckeres Craftbier. Genau, einfach mal so 10 Craftbier trinken abends dazu, 10 Stunden Witcher spielen. 10 Bier ist schon zu viel. Dann dann hast du nicht mehr, ich spiele auch Witcher wirklich nicht, wenn ich nicht meine Aufmerksamkeit auf genau, Spiel also du kannst, kann. Witcher ist kein Spiel, wo du nebenbei jetzt so einen Podcast hörst oder so. Nee, auf keinen Fall. Du oder Musik bist halt auch wirklich voll drin. Ist halt Witcher, ja. Und auch wenn ich zu müde bin, irgendwie, wenn ich aus dem Training komme, spiele ich auch selten noch Witcher. Witcher, ja. Ist einfach, denke, das Spiel hat mehr Aufmerksamkeit verdient, als ich gerade bieten kann. Ist auch wirklich, also da bin ich wirklich den Vollpreis, den ich da, 65 Euro, ist halt auf jeden Fall wert. Also. Ja. Und ich dürfte jetzt auch so irgendwie auf jeden Fall über 10 Stunden, keine Ahnung, 20 oder so. Und gefühlt bin ich trotzem noch der Meinung, ich habe halt noch irgendwie gar nichts gesehen. Ich bin auch nach 25, 30 Stunden der Meinung. Weißt du, das irgendwie... gar nichts gesehen. Und viele Spiele tendieren eben dazu, dass es doch irgendwann so auf einmal zu Ende ist, aber ich habe von dem, was ich auch gelesen habe und so, glaube ich nicht, dass es beim Witcher der Fall sein wird. Angeblich irgendwie 200 Stunden. Wenn du alles machst. Ja, wirklich alles. Aber ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich auch. Wunderbar. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Bierausflug gefallen. Ja, uns auf jeden Fall. Uns auf jeden Fall. Wir haben es ja auch getrunken. War echt lecker. Ja, absolut. Also Bivok kann ich sehr empfehlen. Ist auch sehr, also kann man sich auch gut irgendwie hinstellen. Sieht gut aus. Sieht schick aus, ja. Fantastisch. Ja, dann packen wir es für diese Woche. Genau, wir gehen jetzt ins Kino. Und euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr diese Folge hört. Ja, und ich sag mal, bis zur nächsten Woche. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.